Deutsche Abwehr. Antisemitismus gegen Antigoismus von General Ludendorff. Ludendorffs Verlags GmbH, München. 31. bis 38. 1936. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010.